Du bist nicht länger allein, bist du nicht, nicht länger allein. Du bist mein Widerschein, lach jetzt nicht und sag nicht nein. Lach jetzt nicht und sag nicht nein.